Wie oft hab ich Schläge weggesteckt, bei denen ihr dachtet, ich kipp aus den Latschen, aber stehen auch Herzen gerade oder nicht? Wie oft sind wir schon verrutscht, doch spar dir deine Luft, denn es klappt noch die allerschwersten Tage ohne dich. Vorne Mondschein, hinter uns das Blaulicht und Sirenen, doch fahren zu Hause, bevor Mama morgens aufsteht und geht die gute Nachricht, mein Freund. Wir gehen einen langen Weg, die schlechte ist, es war der falsche, doch das Ziel ist ganz okay. Ich bin hier oder nicht, kerngesund oder nicht, nicht im Pau oder morgens völlig blau oder nicht. Bleibe sauber, bring gutes Geld nach Hause und fall ich auf die Schnauze, steh ich immer wieder auf oder nicht? Alles geht den Bach runter, das Wasser bis zum Hals und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Es ist nicht wie es scheint, so als ob wir fallen, aber landen auf den Beinen und kratzen auf die Kurve. Direkt am Abgrund, um umzudrehen zu weit und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Wie man weiß, zählt die Landung nicht der Fall, dass du wir auf beiden Beinen und kratzen auf die Kurve. Bis hier lief so gut oder nicht, oder nicht? Bis hier lief so gut oder nicht, oder nicht? Es sieht meistens schlimmer aus, als es ist, oder nicht? Denn auch auf unsere Art und Weise kann man Sachen regeln. Wir schlittern knapp am Sensenmann vorbei, oder nicht? Denn irgendwie gab Gott jedem von uns acht Leben. Wir trinken Benzin und tanzen in den Flammen, aber sind längst weg, wenn es anfängt zu brennen. Für dich sind wir Chaos, für mich inspirierend, denn ich trag ein dickes Fell unter meinem letzten Hemd. Wir sind stabil, oder nicht? Fokussiert, oder nicht? Sind nicht drauf, sondern leben meinen Traum, oder nicht? Bleiben sauber, bring gutes Geld nach Hause und fallen wir auf die Schnauze, stehen wir immer wieder auf, oder nicht? Alles geht den Bach runter, das Wasser bis zum Hals und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Es ist nicht wie es scheint, so als ob wir fallen, aber landen auf den Beinen und kratzen auf die Kurve. Direkt am Abgrund, umzudrehen zu weit und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Wie man weiß, zählt die Landung nicht der Fall, dass du wir auf beiden Beinen und kratzen auf die Kurve. Bis hier lief so gut oder nicht? Bis hier lief so gut oder nicht? Mach dir keinen Kopf um uns, wir kommen klar, wir kommen klar. Wir kennen das Feuer, die Glut und die Asche und die Flammen auf der Haut halten uns nur noch warm. Spar dir die Luft für dich und komm klar, komm klar. Denn du kennst nicht das Feuer, die Glut und die Asche, dann komm den Flammen um und komm nicht zu nah. Alles geht den Bach runter, das Wasser bis zum Hals und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Es ist nicht wie es scheint, so als ob wir fallen, aber landen auf den Beinen und kratzen auf die Kurve. Direkt am Abgrund, umzudrehen zu weit und die Westen, die wir tragen, sind schon lange nicht mehr weiß. Wie man weiß, zählt die Landung nicht der Fall, dass du wir auf beiden Beinen und kratzen auf die Kurve. Bis hier lief so gut oder nicht?